in einer Hero Star. Deine Doppel-D machen dich zum Star. Solarium Gutschein für Monat Coupon. Du sitzt an der Bar mit ner falschen Vuitton. Sexy Video über deine Lippen leckst. Checkst dein Make-up in dem iPhone vom Ex. Bestellst von deinem letzten Geld dein Glas 6. Doch jetzt komm ich an und zücke die American Express. Hole für die Shampoos, Dom Perignon. Du presst deinen Körper an mich und es läuft dieser Song. Money Rain, ich werde mit der Credit Card zum Beat. Girl, du machst mir schöne Augen und willst, dass ich mich verlieb. Aber niemals. Komm, wie dich kauf ich, ja. Zahl die Drinks mit der Black Card. Ne Bitch, wie du braucht mich, denn ich hab das, was du nicht hast. American Express, my friend, yeah, yeah. American Express, my friend, yeah, yeah. American Express, American Express. Black Card, ich hab das, was du nicht hast. My friend, yeah, yeah. Black Card, my friend. Das, was du nicht hast. My friend, Black Card. My friend. Ich hab das, was du nicht hast. Stopp die Musik, Crystal auf X, mach pro Nacht 20 Mille Platz. Trink mal dein Bag, bestelle locker 10 Kästen Shampoos im VIP. Die Sache ist geritzt, Kreditkartenschlitz. Leben elegant, Baby, wir verballern das Cash. American Express, meine Eintrittskarte zum Sale. $1 million man, Brotherhelm. Frauen bauen Jean, aber Köpfe den Parlament. Mini-Rock-Kurz, der Ausschnitt ist weit, macht auf High-Class. Girl, aber schaut auf den Preis. Ich nehm mich nur kurz mit, wir werden ein Team. Girl, du machst mir schöne Augen und willst, dass ich mich verlieb, aber niemals. Komm, die dich kauf ich, ja. Zahl die Drinks mit der Black Card. Ne Bitch, wie du braucht mich, denn ich hab das, was du nicht hast. American Express, my friend, yeah, yeah. American Express, my friend, yeah, yeah. American Express, American Express. Black Card, ich hab das, was du nicht hast. My friend, yeah, yeah. Black Card, my friend. Das, was du nicht hast. My friend, Black Card. My friend. Ich hab das, was du nicht hast. Zahl die Drinks mit der Black Card. Ne Bitch, wie du braucht mich, denn ich hab das, was du nicht hast. American Express, my friend, yeah, yeah. American Express, my friend, yeah, yeah. American Express, yeah, yeah. American Express. Black Card, ich hab das, was du nicht hast. Black Card, my friend, das, was du nicht hast. My friend, Black Card, my friend, ich hab das, was du nicht hast.